FM4. Unlimited. Wir surfen rein in Stunde 2 von FM4 Unlimited am Freitagabend, am Geburtstagswochenende von FM4. Morgen wird gefeiert. Morgen um diese Zeit die Live-Sendung aus der Otterkringer Brauerei. Schalten Sie ein und drehen Sie jetzt lauter. Hier kommt ein wilder Mix in Unlimited von yours truly, DJ Functionist. In einer Stunde Beware und um 22 Uhr La Pump Deluxe, as always. alive with me. You live among the remains of dead people. You read the terrain. You search for signs of passing. The scent of your prey. And then you hunt them down. That's the only thing you're committed to. The rest is the mess you leave as you pass through. I just. schon wieder mehr als die Hälfte dieser Stunde vorbei. What Girls Want heißt dieser Track, der gerade zu hören war. Ihr seid mitten in Unlimited auf FM4. Tune von Luca Lozzano ist das hier und der bringt uns rüber zu DJ Beware, der von 9 bis 10 hier eine Stunde lang an den Turntables zu hören ist.